Abschnitt 8 aus Die Blinde, Band 2 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 8. Kapitel: Nugent findet einen Ausweg. Wir setzten uns ans Klavier, wie Lucilla es vorgeschlagen hatte. Sie bat mich zuerst, etwas allein zu spielen. Ich lehrte sie damals gerade eine Sonate von Mozart und versuchte es nun, diese Lektion fortzusetzen. Aber ich spielte an diesem Tage so schlecht wie nie zuvor. Die göttliche Heiterkeit und Vollkommenheit, welche Mozarts Musik nach meinem Urteil vor aller übrigen Musik auszeichnet, kann nur von einem Spieler würdig wiedergegeben werden, der sich mit ganzem Gemüte ungeteilt dem Werke hingibt. In meiner verzehrenden Angst konnte ich jene himmlischen Ideen nur profanieren, konnte ich sie nicht wiedergeben. Lucilla ließ es gelten, als ich mich entschuldigte und setzte sich statt meiner ans Klavier. Eine halbe Stunde verging ohne Nachricht von Browndown. An und für sich ist eine halbe Stunde gewiss ein sehr kurzer Zeitraum, wenn man aber mit angstvoller Spannung eine Nachricht hat, so ist sie eine Ewigkeit. Jede Minute, die verfloss, ohne dass Lucilla aus ihrer Täuschung gerissen wurde, empfand ich wie einen Gewissensbiss. Je länger wir sie in ihrer Täuschung verharren ließen, desto peinlicher musste die Erfüllung der harten Pflicht, sie aufzuklären, werden. Ich wurde immer unruhiger. Lucilla ihrerseits fing an, über Ermüdung zu klagen. Nach der Aufregung, die sie durchgemacht hatte, kam jetzt die unvermeidliche Reaktion. Ich riet ihr, auf ihr Zimmer zu gehen und sich auszuruhen. Sie befolgte meinen Rat. In dem Gemütszustand, in welchem ich mich befand, gewährte mir es eine unaussprechliche Erleichterung, allein zu sein. Nachdem ich eine Weile im Zimmer auf- und abgegangen war und vergebens versucht hatte, einen Ausweg aus den Schwierigkeiten zu finden, die uns jetzt bedrängten, entschloss ich mich, nicht länger auf die Nachrichten, die nicht kommen wollten, zu warten. Die Brüder waren noch immer in Browndown und ich beschloss daher, dorthin zurückzukehren. Ich öffnete leise die Tür von Lucillas Zimmer und blickte hinein. Sie schlief. Nachdem ich Zilla ans Herz gelegt hatte, gut für ihre junge Herrin zu sorgen, schlüpfte ich zum Hause hinaus. Als ich über den Rasen ging, hörte ich die Gartentür sich öffnen. Einen Augenblick später stand der Mann, den zu sehen mich so sehnlich verlangt hatte, stand Nugent Dubourg vor mir. Er hatte sich von Oskar den Schlüssel geliehen und war allein nach dem Pfarrhause gekommen, um mir zu sagen, was zwischen ihm und seinem Bruder vorgefallen sei. »Das ist das erste Angenehme, das mir heute begegnet«, sagte er. »Ich hatte mir gerade überlegt, wie ich es wohl möglich machen könnte, Sie allein zu sprechen, und da kommen Sie mir allein entgegen. Wo ist Lucilla? Können wir darauf rechnen, hier im Garten ungestört zu bleiben?« Ich beruhigte ihn in Betreff dieser beiden Punkte. Er sah entsetzlich bleich und verstört aus. Noch ehe er die Lippen öffnete, sah ich, dass auch er, seit ich ihn verlassen, einen schweren Kampf gekämpft hatte. Am Ende des Gartens befand sich ein Pavillon mit der Aussicht über die einsam daliegenden Hügel. Hier setzten wir uns nieder und hier eröffnete ich in meiner ungestümen Weise die Unterhaltung mit der furchtbaren Frage: »Wer soll sie über ihren Irrtum aufklären?« »Niemand.« Diese Antwort machte mich sofort stutzig. Voll Verwunderung und schweigend sah ich Nugent an. »Da ist nichts zu verwundern. Lassen Sie mich Ihnen in zwei Worten meine Auffassung der Sache darlegen. Ich habe ein ernstes Gespräch mit Oskar gehabt.« Die Unfähigkeit der Frauen, ohne zu unterbrechen, zuzuhören, ist sprichwörtlich und ich bin nicht besser als meine Mitschwestern. Ich unterbrach ihn, ehe er fortfahren konnte, mit der Frage: »Hat Oskar Ihnen gesagt, wie Lucilla zu dem Missverständnis gekommen ist?« »Das weiß er so wenig, wie Sie es wissen können. Er bekennt, dass er, als er ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand, seine Geistesgegenwart völlig verlor. Er wusste in jenem Augenblick selbst nicht, was er sagte. Er verlor den Kopf und sie die Geduld in dem Konflikt. Stellen Sie sich seine nervöse Verwirrung und Ihre nervöse Reizbarkeit vor, und Sie werden sehen, dass nichts anderes daraus entstehen konnte als Missverständnis und Täuschung. Seit Sie uns verlassen, habe ich mir die Sache reiflich überlegt und es als das einzig Richtige erkannt, mich in die mir bereitete Lage zu finden. Einmal zu diesem Entschlusse gelangt, habe ich der Sache, wie ich es in der Regel bei Schwierigkeiten tue, dadurch ein Ende gesetzt, dass ich den gordischen Knoten zerschnitt. Ich sagte zu Oskar, würde es dich erleichtern, wenn man sie bei ihrer jetzigen Meinung verharren ließe, bis du verheiratet bist? Sie kennen ihn, und ich brauche Ihnen wohl kaum zu sagen, was er mir antwortete. »Gut«, sagte ich, »trockne deine Tränen und beruhige dich. Ich habe mich einmal zum Blaugesicht machen lassen, und ich will bis auf weiteres Blaugesicht bleiben. Ich will Sie mit der Schilderung von Oskars Dankbarkeit verschonen. Er nahm meinen Vorschlag an. Das ist mein Ausweg aus der Schwierigkeit.« »Es ist unwürdig und verkehrt«, antwortete ich. »Ich protestiere dagegen, dass Lucillas Blindheit auf diese grausame Weise gemissbraucht werde. Ich erkläre, dass ich nichts damit zu tun haben will.« Er zog seine Zigarrentasche hervor und nahm sich eine Zigarre. »Tun Sie, was Sie wollen«, sagte er. »Sie haben gesehen, in welchem jammervollen Zustande sie sich befand, als sie sich bei der Unterredung mit mir Gewalt antat. Sie haben gesehen, wie sie dabei schließlich von Widerwillen und Entsetzen überwältigt wurde. Nun übertragen Sie diesen Widerwillen und dieses Entsetzen auf Oskar, fügen in seinem Fall noch Ihre Entrüstung und Verachtung hinzu und setzen Sie ihn, wenn Sie den Mut dazu haben, den Folgen der Erregung solcher Gefühle bei Lucilla aus, bevor er sich den Einfluss eines Gatten auf ihr Gemüt und den Platz eines Gatten in ihrem Herzen gesichert hat. Ich liebe den armen Jungen, und ich habe nicht den Mut dazu. Darf ich mir eine Zigarre anzünden?« Ich nickte zustimmend. Bevor ich aber etwas weiteres sagte, fühlte ich das Bedürfnis, diesen unergründlichen Menschen womöglich zu verstehen. Es machte mir keine Schwierigkeit, mir seine Bereitwilligkeit, sich für Oskars Ruhe zu opfern, zu erklären. Er tat nie etwas halb. Er liebte es, Schwierigkeiten zu trotzen, vor welchen andere Männer zurückgeschreckt sein würden. Derselbe Eifer, seinem Bruder zu dienen, mit dem er Oskar in seinem Prozess das Leben gerettet hatte, mochte ihn auch jetzt beseelen. Was mir unerklärlich schien, war nicht das von ihm eingeschlagene Verfahren, sondern die Sprache, in welcher er sich vor mir zu rechtfertigen suchte, und noch mehr sein Benehmen, seine Art, mit mir zu reden. Der wohlerzogene, begabte junge Mann, als welchen ich ihn früher kennengelernt, hatte sich jetzt in den trotzigsten und unliebenswürdigsten Menschen verwandelt. Er erwartete, was ich ihm auf seine Äußerungen zu erwidern haben werde, mit einer herausfordernden und verzweifelten Miene, welche durch die Umstände durchaus nicht motiviert erschien und in keinem Einklange mit seinem Charakter, soweit ich denselben zu beobachten Gelegenheit gehabt hatte, stand. Dass dahinter etwas stecke, dass eine geheime Triebfeder in ihm arbeite, die er vor seinem Bruder und vor mir verbarg, lag mir so klar vor Augen wie der Sonnenschein und der Schatten in der Aussicht, die ich vom Pavillon aus hatte. Aber worin dieses etwas bestand oder was diese geheime Triebfeder war, das zu erraten, war mir trotz des Aufgebots meines ganzen Scharfsinns nicht möglich. Nicht der entfernteste Gedanke an die schreckliche Wahrheit, die er vor mir verbarg, kam mir in den Sinn. Ich saß ihm gegenüber, die unbewusste Zeugin des Konflikts, in welchem dieser unglückliche Mensch mit dem Wunsche, seinem Bruder treu zu bleiben, und mit der verzehrenden Leidenschaft, die sich seiner bemächtigt hatte, rang. Solange Lucilla ihn fälschlich durch die Medizin entstellt glaubte, musste jeder es als eine selbstverständliche Rücksicht auf ihre Ruhe betrachten, dass er sich von ihr fernhielt. In dieser Trennung war für ihn die letzte Möglichkeit gegeben, eine unübersteigliche Grenze zwischen sich und Lucilla zu erheben. Er hatte bereits vergebens versucht, sich selbst ein anderes Hindernis in den Weg zu stellen. Er hatte umsonst versucht, die Heirat, welche Lucilla als das Weib seines Bruders für ihn geheiligt haben würde, zu beschleunigen. Nachdem ihm dieser Versuch misslungen war, blieb ihm nur noch ein einziges ehrenvolles Mittel, ihr bis zu ihrer Verheiratung mit Oskar fernzubleiben. Er hatte die Lage, in welche Oskar ihn versetzt hatte, als das einzige Mittel, seinen Zweck zu erreichen, ohne Verdacht zu erregen, akzeptiert, und als Lohn für dieses Opfer war ich ihm in meiner Unwissenheit mit verstockter Opposition entgegengetreten. Das waren die Motive, die reinen, edlen Motive, die ihn, wie ich jetzt weiß, damals beseelten. Die Aufklärung der trotzigen Sprache, die mich irre machte, das herausfordernde Wesen, das mich unangenehm berührte, sollten die der Zukunft vorbehaltenen Ereignisse bringen. »Nun«, fragte er, »sind wir Verbündete oder nicht? Sind Sie für mich oder gegen mich?« Ich gab den Versuch auf, ihn zu verstehen, und beantwortete seine deutliche Frage ebenso deutlich. »Ich leugne nicht, dass Ihre Kenntnis der wahren Sachlage ernste Folgen nach sich ziehen kann, aber trotz alledem will ich an der Grausamkeit Ihrer Täuschung keinen Teil haben.« Nugent erhob warnend seinen Zeigefinger. »Halten Sie inne und denken Sie nach, Madame Pratolungo. Das Unglück, das Sie anrichten können, ist, wie die Dinge stehen, unermesslich. Es wäre unnütz, Sie zu bitten, Ihren Sinn zu ändern. Ich will Sie nur bitten, ein wenig zu warten. Wir haben noch reichlich Zeit bis zum Hochzeitstage. Es kann sich etwas ereignen, das Ihnen die Notwendigkeit, Lucilla selbst aufzuklären, ersparen würde.« »Was kann sich ereignen?« fragte ich. »Lucilla kann ihn vielleicht noch sehen wie wir«, antwortete Nugent. »Lucilla kann vielleicht mit ihren eigenen Augen die Wahrheit entdecken.« »Wie? Haben Sie Ihre tolle Idee, Ihre Blindheit zu heilen, noch immer nicht aufgegeben?« »Ich werde diese Idee nicht eher aufgeben, als bis der deutsche Arzt sie für toll erklärt.« »Haben Sie Oskar etwas davon gesagt?« »Kein Wort. Ich werde niemandem außer Ihnen ein Wort davon sagen, bis der deutsche Arzt den englischen Boden betreten hat.« »Erwarten Sie ihn noch vor der Hochzeit?« »Gewiss. Er würde zugleich mit mir von New York abgereist sein, wenn er nicht eines Patienten wegen hätte dort bleiben müssen. Er wird sich aber durch keine neuen Patienten länger in Amerika halten lassen. Er hat sich durch seine außerordentlichen Erfolge ein Vermögen erworben, sein sehnlichstes Verlangen ist es, England zu sehen, und seine Mittel erlauben es ihm, diesen Wunsch zu befriedigen. Er kann schon mit dem nächsten Dampfboot in Liverpool eintreffen.« »Und dann wollen Sie ihn nach Dymchurch bringen?« »Ja, wenn Lucilla nichts dagegen hat.« »Und wenn nun Oskar etwas dagegen hat? Sie hat sich mit Resignation in den Gedanken, bis an ihr Ende blind zu sein, gefunden. Wenn Sie sie aus dieser Resignation unnütz aufstören, so können Sie sie für ihre Lebenszeit unglücklich machen. An Ihres Bruders Stelle würde ich mich weigern, eine solche Gefahr zu laufen.« »Mein Bruder hat ein zwiefaches Interesse, diese Gefahr zu laufen. Ich wiederhole, was ich Ihnen bereits gesagt habe. Das physische Resultat wird, wenn Ihre Sehkraft wiederhergestellt werden kann, nicht das einzige sein. Sie wird dadurch nicht nur einen neuen Sinn, sondern auch einen neuen Geist erhalten. Oskar hat, solange sie blind ist, von ihrer krankhaften Einbildung alles zu fürchten. Lassen Sie nur erst Ihre Augen, Ihre Fantasie berichtigen. Lassen Sie ihn nur erst sehen, wie wir ihn sehen, und sich an seinen Anblick gewöhnen, wie wir uns an denselben gewöhnt haben, und Oskars Zukunft ist gesichert. Wollen Sie also auf die Chance hin, dass der deutsche Arzt hier vor dem Hochzeitstage eintreffen kann, die Dinge für den Augenblick lassen, wie sie sind?« Dazu erklärte ich mich bereit, unbewusst beeinflusst von dem merkwürdigen Zusammentreffen dessen, was Nugent eben über Lucilla gesagt hatte, mit dem, was Lucilla selbst einige Stunden früher zu mir gesagt hatte. Unleugbar fanden Nugents Aufstellungen, gewagt wie sie schienen, eine gewisse Bestätigung in Lucillas Auffassung ihres eigenen Falles. Nachdem wir uns so über die zwischen uns obwaltende Differenz geeinigt hatten, brachte ich das Gespräch demnächst auf die schwierige Frage, wie sich Nugents Beziehungen zu Lucilla gestalten sollten. Wie wollen Sie ihr, nach dem Eindruck, den Sie heute auf Sie hervorgebracht, wieder entgegentreten, fragte ich. Über diese Seite der Frage drückte er sich viel weniger schroff aus. Seine Sprache und sein Wesen waren wieder viel angenehmer. »Wenn es mir nachgegangen wäre«, sagte er, »so wäre Lucilla in diesem Augenblick von jeder Furcht, mir wieder zu begegnen, befreit. Sie würde durch Sie oder Oscar erfahren, dass Geschäfte mich genötigt haben, Dimchurch zu verlassen.« »Will Oscar Sie nicht fortlassen?« »Er wollte nichts von meinem Fortgehen hören. Ich tat mein Bestes, ihn zu überreden. Ich versprach ihm, zur Hochzeit wieder herzukommen, alles vergebens.« »Wenn du mich hier über das Unglück, das ich angerichtet habe, und die Opfer, die ich dir abgezwungen habe, brüten lässest«, sagte er, »so wirst du mir das Herz brechen. Du weißt nicht, wie ermutigend deine Gegenwart auf mich wirkt. Du weißt nicht, welche Lücke du in mein Leben reißest, wenn du fortgehst. Ich bin gerade so schwach wie Oscar, wenn er so mit mir redet. Gegen meine bessere Überzeugung und gegen meinen Wunsch gab ich nach. Es wäre besser, viel, viel besser gewesen, ich wäre fortgegangen.« Er sprach diese letzten Worte in einem Ton der Verzweiflung, der mich erschreckte. Wie wenig verstand ich ihn damals und wie gut verstehe ich ihn jetzt. Aus diesen melancholischen Worten sprach der letzte Rest seiner Ehre, seiner Treue. »Unglückliche, unschuldige Lucilla. Unglücklicher, schuldiger Nugent.« »Und nun bleiben Sie in Dimchurch«, nahm ich wieder auf, »was werden Sie beginnen?« »Ich muss alles aufbieten, ihr die nervösen Qualen zu ersparen, welche ich ihr heute so sehr gegen meinen Willen bereitet habe. Über den krankhaften Widerwillen, den sie in meiner Gegenwart empfindet, vermag sie nichts, das sehe ich deutlich. Ich werde mich von ihr fernzuhalten suchen, werde mich langsam von ihr zurückziehen, so dass ihr meine Abwesenheit nicht auffällt. Ich werde meine Besuche im Pfarrhause immer seltener werden lassen und immer länger in Browndown bleiben. Wenn sie erst verheiratet sind«, plötzlich hielt er inne, die Worte schienen ihm in der Kehle stecken zu bleiben, er machte sich mit dem Wiederanzünden seiner Zigarre zu schaffen und brauchte sehr viel Zeit dazu. »Wenn sie erst verheiratet sind«, wiederholte ich, »nun, was dann?« »Wenn Oscar erst verheiratet ist, wird er meine Gegenwart nicht mehr unerlässlich zu seinem Glücke finden, und dann werde ich Dimchurch verlassen. Dann werden Sie aber doch einen Grund angeben müssen.« »Ich werde den wahren Grund angeben. Ich kann hier, wie ich Ihnen bereits gesagt habe, kein Atelier finden, das groß genug wäre, und selbst wenn ich ein Atelier finden könnte, so würde ich doch in Dimchurch nichts Ordentliches schaffen können. Mein Geist würde an diesem entlegenen Orte einrosten. Mag Oscar hier als verheirateter Mann ein ruhiges Leben führen, ich muss eine für mich passendere Atmosphäre, die Atmosphäre von London oder Paris, aufsuchen.« Er seufzte und heftete seine Blicke wie abwesend auf die vor uns liegende Hügellandschaft. »Es macht mir einen sonderbaren Eindruck, Sie niedergeschlagen zu sehen«, sagte ich. »Ihre gute Laune schien ganz unerschöpflich an jenem ersten Abend, als Sie Herrn Finch beim Vorlesen des Hamlet unterbrachen.« Er warf das Ende seiner Zigarre fort und lachte bitter. »Wir Künstler bewegen uns immer in Extremen«, sagte er. »Was glauben Sie wohl, was ich gerade eben, als Sie mich anredeten, wünschte?« »Wie kann ich das raten?« »Ich wünschte, ich wäre nie nach Dimchurch gekommen.« Noch ehe ich ein Wort antworten konnte, drang die Stimme Lucillas, die vom Garten aus nach mir rief, an unser Ohr. Nugent erhob sich rasch. »Haben wir alles gesagt, was wir zu sagen hatten?«, fragte er. »Ja, für heute gewiss.« »Für heute leben Sie also wohl.« Er sprang auf, fasste den hölzernen Querbalken über dem Eingang des Pavillons, schwang sich von hier auf die darunterliegende Gartenmauer und verschwand in den jenseits derselben liegenden Feldern. Ich antwortete auf Lucillas Ruf und beeilte mich, ihr entgegenzugehen. Ich traf sie auf dem Rasen. Sie sah verstört und bleich aus, als ob sie etwas erschreckt hätte. »Ist im Pfarrhause jemandem etwas zugestoßen?«, fragte ich. Niemandem außer mir. Wenn ich einmal wieder über Ermüdung klage, raten Sie mir nicht, mich auf mein Bett zu legen. Warum nicht? Ich habe nach Ihnen gesehen, bevor ich hierher ging. Sie waren fest eingeschlafen, ein Bild sanfter Ruhe. Ruhe? Da sind Sie völlig im Irrtum. Ich träumte einen fürchterlichen Traum. Sie waren vollkommen ruhig, als ich nach Ihnen sah. Dann muss es gewesen sein, nachdem Sie nach mir gesehen haben. Lassen Sie mich heute Nacht bei Ihnen schlafen. Ich möchte um keinen Preis allein sein, wenn ich diesen Traum wieder träumen sollte. Und was war dieser Traum? Mir träumte, dass ich in meinem Hochzeitskleide vor dem Altar einer sonderbaren Kirche stehe und dass ein Geistlicher, dessen Stimme ich nie gehört hatte, mich traue. Plötzlich hielt sie inne und fuhr mit der Hand ungeduldig durch die Luft. »Trotz meiner Blindheit«, sagte sie, »sehe ich ihn jetzt wieder.« »Den Bräutigam?« »Ja.« »Oskar?« »Nein.« »Wen denn?« »Oskars Bruder, Nugent Dubourg.« Ich weiß nicht, welche törichte Anwandlung mich überkam, aber ich lachte laut auf. »Was ist da zu lachen?« fragte sie zornig. »Ich sah sein scheußliches, entstelltes Gesicht. In meinen Träumen bin ich nie blind. Ich fühlte, wie er mir mit seiner blauen Hand den Ring auf den Finger steckte. Warten Sie, das Schlimmste kommt noch. Ich heiratete mit vollem Bewusstsein. Nugent Dubourg heiratete ihn, ohne auch nur einen Augenblick an meine Verheiratung mit Oskar zu denken. Ja, ja, ich weiß, es ist nur ein Traum.« Aber doch ist mir der Gedanke daran unerträglich. Es ist mir schrecklich, selbst im Traume falsch gegen Oskar zu sein. Lassen Sie uns zu ihm gehen. Ich möchte von ihm hören, dass er mich noch liebt. Kommen Sie mit mir nach Browndown. Ich bin so nervös, ich mag nicht allein gehen. Kommen Sie mit mir. Ich versuchte es, mich von ihrer Begleitung nach Browndown loszumachen. Wenn ich Nugents Entschluss missbilligte, so betrachtete ich doch Oskars selbstsüchtige Schwäche, welche ihn das Opfer seines Bruders ruhig hatte annehmen lassen, mit noch viel ungünstigerem Auge. Lucillas Verlobter war in meiner Achtung tief gesunken. Ich fühlte, dass, wenn ich ihn in diesem Augenblick sehen müsste, ich leicht in die Gefahr kommen könnte, ihm zu sagen, was ich von ihm denke. »Glauben Sie, liebes Kind«, sagte ich zu Lucilla, »dass Sie mich zu dem, was Sie in Browndown wollen, nötig haben?« »Habe ich Ihnen das nicht schon gesagt?« erwiderte sie ungeduldig. »Ich bin so nervös, ich fühle mich so entsetzlich angegriffen, dass ich es nicht unternehmen darf, allein auszugehen. Fühlen Sie kein Mitleid mit mir? Denken Sie sich, Sie hätten geträumt, dass Sie Nugent anstatt Oskar heirateten?« »Und wenn nun, dann würde ich nur geträumt haben, dass ich den liebenswürdigeren der beiden Männer geheiratet hätte.« »Den liebenswürdigeren der beiden Männer? Das sieht Ihnen wieder recht ähnlich. Immer ungerecht gegen Oskar.« »Liebes Kind, wenn Sie sehen könnten, würden Sie selbst Nugents gute Eigenschaften würdigen.« »Ich ziehe es vor, Oskars gute Eigenschaften zu würdigen.« »Sie lassen sich von Vorurteilen leiten, Lucilla.« »Sie auch. Sie haben Oskar zufällig zuerst kennengelernt. Das hat nichts damit zu tun.« »Ja, ja, wenn Nugent damals statt Oskar auf uns zugekommen wäre, wenn von den beiden bezaubernden Stimmen, die einander so ganz gleich sind, die eine statt der anderen sich hätte vernehmen lassen, ich mag nichts mehr davon hören.« »Hoho, es war zufällig. Oskar, denken Sie sich die Sache umgekehrt und Nugent wäre der Rechte gewesen.« »Madame Pratolungo, ich bin nicht gewöhnt, mich insultieren zu lassen. Weiter habe ich Ihnen nichts zu sagen.« Mit dieser würdevollen Antwort und mit dem anmutigsten Erröten, das je ein Mädchen geziert hat, kehrte mir Lucilla den Rücken und machte sich allein auf den Weg nach Browndown. Oh, über meine rasche Zunge, oh, über mein leicht erregbares südliches Temperament, warum ließ ich mich von ihr zu einer gereizten Antwort verleiten? Warum ging ich, die Ältere, ihr nicht mit dem guten Beispiele der Selbstbeherrschung voran? Wer kann das sagen? Wann hat je ein Weib gewusst, warum sie etwas tat? Hat etwa Eva, als ihr die Schlange den Apfel anbot, gewusst, warum sie ihn aß? Keineswegs. Was sollte ich jetzt tun? Ich hatte mich beim Reden erhitzt, ich musste mich also abkühlen und wollte dann Lucilla nachgehen, um sie zu umarmen und mich wieder mit ihr zu versöhnen. Aber entweder brauchte ich zu viel Zeit zum Abkühlen oder Lucilla ging in ihrer augenblicklichen Aufregung rascher als gewöhnlich. Kurz, sie hatte Browndown erreicht, ehe ich sie einholen konnte. Als ich die Haustür öffnete, hörte ich sie und Oskar miteinander reden. Ich durfte sie nicht stören, besonders jetzt nicht, wo ich in Ungnade war. Während ich noch schwankte und überlegte, was ich jetzt tun solle, fiel mein Blick auf einen auf dem Tische in der Vorhalle liegenden Brief. Man ist nie neugieriger als in solchen müßigen Augenblicken, wo man nichts mit sich anzufangen weiß. Ich sah mir die Adresse näher an. Der Brief war laut der Adresse an Nugent gerichtet und trug den Poststempel Liverpool. Ich schloss, wie ich unter den obwaltenden Umständen nicht anders konnte, richtig, dass der deutsche Augenarzt in England angekommen sei. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 20. Dezember 2023.